Schubidubidu, ich komm aus Dunkeldeutschland. Doch ich bin seit kurzem hier, weil die Stasi mich geschickt hat. Und ich muss schon sagen, das war echt ein guter Plan. Denn letztens erst war ich in so einem Supermarkt. Da lag ein krummes gelbes Ding in der Ablage. Der Verkäufer sagt, das nennt man hier Banane. Ich frage ihn, ob diese Pflanze sozialistisch ist. Kauf sie aber trotzdem, weil sie irgendwie witzig ist. Mann, das hätte Walter überhaupt nicht gut gefunden. Doch ich scheiß auf die Partei, dafür gibt's einen super Grund. Ich meine nicht die Freiheit, sondern exotische Früchte. Pack den Trabi voll, versuch wieder zu flüchten. Denn ich hasse diesen Antikommunismus, Amerikaner und natürlich Jesus Christus. Dafür liebe ich den Sozialismus und Kubaner. Und ab heute natürlich auch Banana. Das ist ein lustiger Track, haha, yeah. Bronco und Morris am Start. Ohne Undercut und auch ohne Bart, klar. Frisch vom Friseur, Superstars, yeah. Frauen schmeißen mit Slips und BHs. Im Affensteig geht es ab und es macht Spaß. Wenn du nett bist, kriegst du eine Banane. Nimm sie fleißig in den Mund für die Sahne. Martin, so eine Sauerei. Yeah, yeah. Aha, aha. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh Schubidu, ich piss dir in den Schuh. Das macht dich nicht froh und du guckst nur zu. Yeah, du machst auf Gorilla, doch du bist nicht hart. Ich beschmeiß dich mit Bananen wie bei Mario Kart. Siehst aus so wie Mowgli und riechst echt unmöglich. Mach den Knoten in den Schwanz, dann ist Vögli nicht möglich. Jetzt bist du sprachlos, was ist denn da los? Die Affenbande ist jetzt frei und es geht los. Immer dasselbe Futter suchen, Weibchen ficken. Laber mich nicht voll und geh jetzt weiter krass verticken. Ich sehe dich an, Vika, du kommst nicht klar. Ah, Schirr kann im Haus und ich schmeiße dich. Das ist ein lustiger Track, haha, yeah. Bronco und Morris am Start. Ohne Undercut und auch ohne Bart, klar. Frisch vom Friseur, Superstars, yeah. Frauen schmeißen mit Slips und BHs. Im Affensteig geht es ab und es macht Spaß. Wenn du nett bist, kriegst du eine Banane. Nimm sie fleißig in den Mund für die Sahne. Martin,